Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Epheserbrief, 2. Kapitel, Vers 8 bis 9. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Gott segne dieses Wort. Gottes Gnade. In diesem Brief hier, Paulus Brief an die Epheser, lernen wir mehr, worauf es ankommt, was nun die Erlösung betrifft. Ja? Und hier ist es wirklich wichtig zu verstehen, dass wir, eben wie es hier geschrieben steht, dass wir durch den Glauben gerettet sind. Und das ist basierend auf Gottes Gnade. Ja, also auf Gottes Gnade kommt es an hier. Und wie Paulus uns hier schreibt und hilft, verstehen wir, dass es nicht aufgrund irgendwelcher guten Taten ist, dass wir gerettet sind, also erlöst werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir können also so viele gute Taten verbringen, wie wir wollen. Wenn Jesus Christus nicht Teil des Ganzen ist, dann hat das überhaupt keinen Einfluss auf gar nichts. Also das bringt nichts. Der Grund dafür ist, also es geht darum zu verstehen, dass Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist und alles das, was wir nicht tun können, für uns getan hat. Ist für unsere Sünden gestorben, wieder auferstanden, am dritten Tag und dann in den Himmel gefahren, in die Himmelfahrt und hat uns dann den Heiligen Geist, wenige Zeit später den Heiligen Geist geschickt. Und worauf es ankommt, ist zu verstehen, dass der Dreh- und Angelpunkt ist unser Herr Jesus Christus. Das, was er am Kreuz getan hat, als er gesagt hat, es ist vollbracht, dann war es vollbracht. Alles, was er getan hat. Und geht nochmal ins Johannesevangelium, 14. Kapitel, Vers 6. Johannes, das ist 14. Kapitel, Vers 6. Da schreibt er Johannes, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ja, ganz entscheidend. Und das Leben, das ist das Leben hier, das bezieht sich auf das ewige Leben. Also, es geht nur in und durch Jesus Christus. Wir haben ja die absolute Wahrheit im Johannesevangelium. Und dann in Johannes 15, Vers 5, sagt er dann im letzten Teil, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Nochmal absolute Wahrheit. Und 14, 6 und 15, 5 sind im Zusammenhang, müssen zusammengesehen werden. Und es geht nur in und durch Jesus Christus, dass wir erlöst werden können. Und was nun passiert ist, wie das funktioniert ist, wir verstehen, wer unser Jesus Christus ist, Gott im Fleische, warum er gekommen ist, um für unsere Sünden zu sterben und kommen dann zu ihm in Reue, als reuige Sünder, wir wenden uns von der Sünde ab und wir gehen eine persönliche Beziehung mit ihm ein, mit Jesus Christus. Das ist einzig und allein basierend auf Gottes Gnade. Und an dem Moment, wenn wir zu Jesus Christus kommen als reuige Sünder, eine persönliche Beziehung mit ihm eingehen, kommt der Heilige Geist in unsere Herzen, ist in unseren Herzen und ist sozusagen die Garantie, dass wir ein für alle Mal ewig erlöst sind. Wir können unsere Erlösung nicht verlieren. Wenn jemand das irgendwie falsch darstellt oder lehrt, dann ist das nicht richtig, weil wir eben irgendwie gesehen die absolute Wahrheit hier in der Bibel haben und also wir können unsere Erlösung nicht verlieren. Ganz besonders auch zu verstehen ist, dass dann in unserer persönlichen Beziehung wachsen wir durch den Heiligen Geist in unseren Herzen und verstehen dann, dass letztendlich es nicht nur Gottes Gnade ist, aber unser Jesus Christus schon wusste, wer zu ihm kommen würde. Und das ist etwas, was wir nicht ganz verstehen können. Aber das Entscheidende ist, dass wir auf Jesus Christus ausgerichtet sind mit unseren Herzen. Und er wirkt dann in und durch uns, in und durch unsere Herzen, durch den Heiligen Geist. Und er hat dann einen Plan, eine Absicht und einen Zeitrahmen, was er dann in und durch uns erreichen will. Ja, in unserer persönlichen Beziehung. Das ist nicht nur so, ich bin erlöst, oh super, jetzt komme ich in den Himmel. Nee, dann geht es erst richtig los. Ja? Und ich ermutige euch, dass ihr in die Bibel geht. Wenn jemand sagt, ah, die Bibel ist nicht so wichtig oder ah, ich habe keine Zeit, das ist nicht der richtige Weg. Denn Jesus Christus hat uns sein Wort gegeben, damit wir in und unserer persönlichen Beziehung mit ihm wachsen können. Und nur in und durch das Wort, also selber tagtäglich lesen, können wir in unserer persönlichen Beziehung wachsen und als reuige Sünder, die wir zu Christus kommen, und nicht nur Gottes Gnade erfahren, aber eben auch, dass er uns hilft und aufzeigt, was er in und durch uns erreichen will. Denn Gott hat für jeden Menschen einen persönlichen Plan, also für alle, die zu ihm kommen. Und das wollen wir nicht versäumen. Will ich nicht versäumen, das wollt ihr nicht versäumen. Und nehmt euch das zu Herzen. Also lest nochmal diese Passagen durch. Epheserbrief, 2. Kapitel, Vers 8 bis 9. Und dann nochmal Johannes 14, 6 und 15, 5. Das ist alles im Zusammenhang zu sehen. Und es geht da nur um Gottes Gnade. Es ist nur durch Gottes Gnade, dass wir erlöst sind durch unseren Herrn Jesus Christus. Und also, dass wir mit Christus also lebendig gemacht werden. Ja? Im Hier und Jetzt schon und dann in aller Ewigkeit. Und lieber Jesus, wir danken dir für deine Gnade, für Gottes Gnade. Du bist das Wort und du lädst uns ein, zu dir zu kommen, als reuige Sünder und eine persönliche Beziehung mit dir einzugehen. Und du bist der Weg zum Vater und nur du und auch nur durch dich geht das. Und wir beten, dass alle Menschen zu dir kommen, wo noch Zeit ist, denn es gibt keine zweite Möglichkeit. Und vor allem, dass Menschen in und durch dein Wort wachsen, in ihrer persönlichen Beziehung mit dir. Und und dann mal sehen, was du denn vorhast im Leben von allen Menschen, die zu dir kommen als reuige Sünder. Und wir danken dir für deine Gnade und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.